Good morning, good morning, bon dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue. Machen wir weiter. But if anyone lacks these things, Vers 9. Wem es aber an diesen Dingen mangelt. and remember, you only lack those things because you didn't add them, not because God withheld anything. Und erinnere dich daran, dass dir diese Dinge nur fehlen, weil du sie nicht hinzugefügt hast, nicht weil Gott etwas zurückgehalten hat. Because the Bible clearly told us to already add this thing. Denn die Bibel sagt uns deutlich, dass wir diese Dinge hinzufügen sollen. That means you are spiritually blind. Das bedeutet, dass du geistlich blind bist. But look what else he adds. Doch schau, was Petrus noch hinzufügt. And forgetting his innocence. Und vergisst seine Unschuld. For his past sins have been washed away. Denn seine vergangenen Sünden sind weggewaschen worden. I really like the word innocence that the Passion uses here. Das Wort Unschuld, das die Passion hier verwendet, mag ich sehr. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because before God, we are absolutely and completely innocent. Weil wir vor Gott absolut und völlig unschuldig sind. We are people that have become as innocent as we've never sinned before God. Wir sind Menschen, die so unschuldig geworden sind, als hätten wir nie vor Gott gesündigt. And the Bible says that if we don't add these things, we forget that we are innocent. Die Bibel sagt, dass wir vergessen, dass wir unschuldig sind, wenn wir diese Dinge nicht hinzufügen. And the Bible says why we are innocent. Die Bibel sagt auch, warum wir unschuldig sind. Because our past sins have been completely washed away. They're not there anymore. Weil unsere vergangenen Sünden vollständig weggewaschen worden sind. Sie sind nicht mehr da. Ask a simple question. Stell dir eine einfache Frage. If every one of your sins have been washed away by the blood of Jesus, Wenn jede einzelne meiner Sünden durch das Blut Jesu weggewaschen wurde, are you guilty or are you innocent? bin ich dann schuldig oder unschuldig? Well, obviously you are innocent. Nun, offensichtlich bist du unschuldig. See, and the Bible warns us not to forget our innocence. Die Bibel ermahnt uns, unsere Unschuld nicht zu vergessen. Never forget what the powerful blood of Jesus did for us. Vergiss nie, was das mächtige Blut Jesu für uns getan hat. I don't like it when people talk about grace in a certain way. Ich mag es nicht, wenn Menschen auf eine bestimmte Art und Weise über Gnade sprechen. You know, like when they kind of limit grace. Wenn sie Gnade irgendwie einschränken. Grace is for free. I understand that. Gnade ist umsonst. Das verstehe ich. But grace was not cheap. It cost Jesus so much. Aber Gnade war nicht billig. Sie hat Jesus so viel gekostet. The blood of Jesus was so precious to God. Das Blut Jesu war für Gott so wertvoll. And when we don't add these things, the Bible is saying we forgot what the blood of Jesus did for us. Wenn wir diese Dinge nicht hinzufügen, sagt die Bibel, haben wir vergessen, was das Blut Jesu für uns getan hat. Without the blood of Jesus, you would not be innocent today. Ohne das Blut Jesu wärst du heute nicht unschuldig. All of us are only innocent because somebody poured out the last drop of his precious blood. Wir alle sind nur deshalb unschuldig, weil jemand den letzten Tropfen seines kostbaren Blutes vergossen hat. Poured out their life. Sein Leben vergossen hat. So if you act like, oh, wonderful, Jesus saved me, one day I go to heaven, wonderful life. Wenn du also so tust, oh wunderbar, Jesus hat mich gerettet, eines Tages komme ich in den Himmel, ein wunderbares Leben. No wonder the Bible calls this being blind. Kein Wunder, dass die Bibel dies als Blindheit bezeichnet. Because you act like the precious blood of Jesus didn't do much for you. Denn du tust so, als hätte das kostbare Blut Jesu nicht viel für dich getan. So remember. Vergiss also nicht. How serious it is when we do not add these precious attributes to our Christian life. Wie gravierend es ist, wenn du diese kostbaren Eigenschaften deinem christlichen Leben nicht hinzufügst. Verse 10. Vers 10. For this reason. Aus diesem Grund. Remember when the Bible says for this reason, you've got to be very careful. What happened? What just happened? Denk daran, wenn die Bibel aus diesem Grund sagt, solltest du genau darauf achten, worauf sie sich bezieht. And I believe when Peter says, for this reason, ich denke, wenn Petrus aus diesem Grund sagt, he's talking about the blood of Jesus that has washed away our sins. Spricht er über das Blut Jesu, das unsere Sünden weggewaschen hat. That's the immediate context. In diesem unmittelbaren Zusammenhang For the reason that the blood of Jesus did wash away all my sins, steht, dass das Blut Jesu alle unsere Sünden weggewaschen hat. And then he calls us beloved one. Dann nennt er uns Geliebte. That phrase the Apostle Paul has used actually a lot. Diesen Ausdruck verwendet Paulus sehr oft. The phrase that Peter uses actually in the original, it means brother. Der Ausdruck, den Petrus im Original verwendet, bedeutet Bruder. But for whatever reason, the Passion chose to translate it beloved. Aber aus welchem Grund auch immer, die Passion hat ihn mit Geliebte übersetzt. So, when he says for this reason, he says as a response to the powerful blood of Jesus. Petrus sagt also, aus diesem Grund, als Antwort auf das mächtige Blut Jesu, be eager to confirm and validate that God has invited you to salvation. Seid eifrig dabei, zu bestätigen und zu validieren, dass Gott euch zur Rettung eingeladen hat. Hang on a minute. Moment mal. I have to do something to confirm and validate my salvation? Ich muss etwas tun, um meine Rettung zu bestätigen und zu beglaubigen. Well, that's what Peter says here. Nun, genau das sagt Petrus hier. Doesn't Paul say that too? Sagt Paulus das nicht auch? When he says, work out your own salvation with fear and trembling. Als er schreibt, arbeitet an eurem eigenen Heil mit Furcht und Zittern. For it is God who works within us. Denn Gott ist es, der in uns wirkt. You can't live like you lived before you became a Christian and called yourself a Christian. Du kannst nicht so weitermachen, wie du gelebt hast, bevor du Christ geworden bist, und dich trotzdem Christ nennen. Peter says, if you do this, you forget what the blood of Jesus did. Petrus sagt, wenn du das tust, vergisst du, was das Blut Jesu getan hat. So when he says, for this reason, he's saying, look, act upon what the blood did. Wenn er sagt, aus diesem Grund, meint er damit, handle nach dem, was das Blut getan hat. Show that you truly have been purchased by him. Zeige, dass du wirklich von ihm erkauft worden bist. Confirm and validate that you're not yourself your own anymore, but you belong to him. Bestätige und beglaubige, dass du nicht mehr dein eigener Herr bist, sondern ihm gehörst. He doesn't just say that God has invited us to salvation. Er sagt nicht nur, dass Gott uns zur Errettung eingeladen hat. He adds a very serious phrase. Er fügt einen sehr ernstzunehmenden Satz hinzu. And claimed you as his own. Und euch als sein Eigentum beansprucht hat. I remember so many years ago when I read that simple statement. Ich erinnere mich, als ich vor so vielen Jahren diese einfache Aussage las. I thought, oh my goodness. Dachte ich, ach du meine Güte. If I don't belong to myself. Wenn ich nicht mir selbst gehöre. That means I really don't have the right anymore to do so many things that I'm doing. Bedeutet das, dass ich wirklich nicht mehr das Recht habe, einige der vielen Dinge zu tun, die ich tue? I mean, somebody not only paid for me, but somebody claimed. Das heißt, jemand hat nicht nur für mich bezahlt, sondern jemand hat auch Anspruch auf mich erhoben. And here is the mystery of the Christian life. Hier liegt das Geheimnis des christlichen Lebens. He claimed you and yet he doesn't force you. Er hat dich beansprucht, aber er zwingt dich nicht dazu. The moment you become a Christian, in dem Moment, in dem du Christ wirst, Jesus could say, könnte Jesus sagen, my blood paid for you, you owe me, now I will control you. Mein Blut hat für dich bezahlt, du schuldest mir etwas, jetzt kontrolliere ich dich. He doesn't do that. Das macht er aber nicht. I'm going to talk a little bit more about this tomorrow. Ich spreche morgen noch ein bisschen mehr darüber. See you tomorrow. Bis morgen.